Hallo und herzlich willkommen bei Wisdom Talks, dem Podcast des Metis-Projekts, dem Internetportal für interkulturelle Weisheitsliteratur und Weisheitspraktiken, zu finden auf www.metis.ethz.ch. Sind hochgebildete Menschen automatisch auch weise? Sind Wissen und Bildung Bedingungen der Lebensweisheit? Um das Verhältnis von Weisheit, Bildung und Wissen besser verstehen zu können, sprechen im heutigen Podcast Michael Hampe und Gerd Skobel zum zweiten Mal in dieser Podcast-Reihe miteinander. Sie widmen sich dabei konkreten historischen Waisenfiguren, aber auch solchen, die in Literatur und Film thematisiert wurden. Am Wissen verzweifelnde Gelehrte, Schuhmacher, Löffelschnitzer, Zimmermänner, Jedi-Meisterin, Zauberer und Toilettenputzer. Wer von Ihnen hat wohl die Weisheit mit dem Löffel gefressen? Ich wünsche unseren Zuhörerinnen und Zuhörern viel Spaß an unserem Podcast. Ja, vielen Dank, Frau Maas, für diese freundliche Einführung und danke an Gerd Skobel, dass er heute wieder mit uns spricht. Ich freue mich sehr. Es gibt Musiken wie Mozarts kleine Nachtmusik, Beethovens Neunte, die man nicht mehr hören kann, weil sie im Kaufhaus laufen oder als Werbejingle verwendet werden. Und so gibt es Texte, die man eigentlich gar nicht mehr hören kann. Der folgende ist so einer. Habe nun, ach, Philosophie, Juristerei und Medizin und leider auch Theologie durchaus studiert mit heißem Bemühen. Da stehe ich nun nicht armer Tor und bin so klug als wie zuvor, heiße Magister, heiße Doktor gar. Und ziehe schon an die 10 Jahre herauf, herab und quer und krumm meine Schüler an der Nase herum und sehe, dass wir nichts wissen können, das will mir schier das Herz verbrennen. Zwar bin ich gescheiter als all die Laffen, Doktoren, Magister, Schreiber und Pfaffen, mich plagen keine Skrupel noch Zweifel, fürchte mich weder vor Hölle und Teufel, dafür ist mir auch alle Freud entrissen. Bilde mir nicht ein, etwas rechts zu wissen, bilde mir nicht ein, ich könnte was lehren, die Menschen zu besseren, zu bekehren. Dieser abgegriffene Text, mit dem Goethes Faust I beginnt, enthält Beobachtungen zum Verhältnis von Wissen und Weisheit, will ich jetzt mal behaupten. Also der Faust, der weiß ganz viel, aber irgendwie nicht das Rechte, nicht das Richtige. Er glaubt, er hat die Menschen nichts von Relevanz zu lehren. Er scheint deshalb eine Tugend der Weisheit zu verkörpern, epistemische Bescheidenheit. Aber das Stück geht dann ja so weiter, dass er überhaupt nicht bescheiden ist, sondern nach Jugend giert, nach Leidenschaft, nach Macht, nach Geld und immer weiter ins Unglück stürzt mit Hilfe des Teufels. Also dieser Eingang der Verzweiflung, dass das Wissen ihm nicht weitergeholfen hat und dass er offenbar nicht weise geworden ist durch das Wissen, führt bei ihm nicht zu einer Entwicklung hin zur Weisheit, sondern zu einem Strebeprozess, der tragisch zu nennen ist vielleicht. Gerd Skobel hat sich mit Wissen und Weisheit auch beschäftigt, da haben wir auch hier schon drüber gesprochen, aber man weiß ja nicht, ob alle Podcasts gehört haben. Da ging es um Komplexität und dass Weisheit etwas mit der Bewältigung von Komplexität zu tun hat. Und da könnte man ja denken, dass in ihrer Konzeption es eigentlich einen engen Zusammenhang zwischen Wissen und Weisheit gibt. Dass also die Leute, die versuchen, etwas über komplexe Systeme zu wissen, durch dieses Wissen vielleicht zur Weisheit vorstoßen. Also das sieht so aus, als wäre die Weisheitskonzeption, mit der Sie sich beschäftigt haben, eigentlich eine, bei der Wissen und Weisheit zusammenhängen und nicht zu kontrastieren sind, wie das hier im Anfang des Faust ist. Ich bin froh, dass Sie den Text länger vorgelesen haben, dann ist er nämlich vielleicht doch nicht ganz so bekannt. Und ja, es ist richtig, beides hat miteinander zu tun, aber gerade nicht in dem Verhältnis, in dem es im Faust aufscheint. Ich glaube, was diese längere Textstelle ja zeigt, ist, dass er sich im Grunde genommen Weisheit vorstellt als Allwissenheit. Also, dass endlich diese ganzen Fragen aufhören, dass er wirklich alles weiß, dass er jede Frage beantworten kann. Und das ist natürlich nicht Weisheit. Das ist im Idealfall Allwissenheit. Ich würde sagen, abgesehen davon, dass es ja klassischerweise ein göttliches Attribut ist, die ist nicht zu erreichen. Die ist unmöglich. Und jetzt kommt der eigentliche Punkt mit der Komplexität. Also Probleme, die mit Weisheit zu tun haben, sind immer existenzielle Probleme. Und wären diese existenziellen Probleme nach einfachen Regeln zu lösen, also wenn, dann musst du nur Folgendes machen, dann klappt's schon, wäre die ganze Sache ja einfach. Leider sind es eben keine einfachen Probleme, sondern sind verschachtelte meist. Probleme mit Rückkopplungsschleifen, also das, was man komplexe Probleme nennt. So haben beide miteinander zu tun. Wenn man aber jetzt sagt, wenn ich Komplexität sozusagen bewältige, dann bin ich weise, ist dieser Schluss falsch. Unter anderem auch, weil komplexe Systeme sich dadurch auszeichnen, dass ich sie gerade nicht langfristig voraussagen kann. Also ich muss immer wieder sozusagen innehalten, neu bewerten, möglicherweise nachregulieren oder nachgestalten. Also es ist nicht so, dass Komplexität automatisch irgendwann mal in Weisheit übergeht, weil Weisheit ja unter anderem dann auch wieder zu tun hat mit den Fähigkeiten, überhaupt mit Komplexität umgehen zu können. Und eine dieser Fähigkeiten, die Faust überhaupt nicht besitzt in diesem Beispiel, ist Selbstlosigkeit. Ich muss mich sozusagen aus diesem Bild der Gesamterscheinung selber rausnehmen können, um überhaupt, das klingt jetzt paradox, um überhaupt optimal drin zu sein. Aber das könnte man ja sagen, das versucht der Faust, wenn wahrscheinlich auch nicht auf die richtige Art und Weise. Also seine Verzweiflung darüber, was er weiß, nicht dazu führt, und wenn ich sie richtig verstehe, kann man das vielleicht auf das Leben anwenden, dass er das Leben als komplexes System durchschaut, führt ja bei ihm, das wissen die meisten Hörerinnen und Hörer, dazu, dass er zum Selbstmord tendiert. Er möchte die Phiole mit dem braunen Saft greifen und trinken und sich verabschieden. Das ist aber, glaube ich, nicht das sich selbst herausnehmen, das Sie gerade gemeint haben. Überhaupt nicht, sondern das ist ja ein sich selbst durchstreichen. Sich selbst herausnehmen bedeutet, also das ist eigentlich das, was im Buddhismus als Lehre bezeichnet wird. Also dass man gleichsam die Wirklichkeit wahrnimmt, aber sie nicht ständig durch seine eigenen Perspektiven, Bedürfnisse, Wünsche, Vorstellungen durchkreuzt. Und sich selber herausnehmen heißt, ja, wahrscheinlich ist das, erfordert das eine gewisse Übung darin, auch die Faust, so wie ich das sehe, nicht hat, weil er immer ständig dem Wissen hinterherrennt und vor allen Dingen der Macht, das ist ja sein Problem. Es erfordert wahrscheinlich eine gewisse meditative Übung und er ist auf dem genau entgegengesetzten Gleis. Er ist im Grunde genommen so ein Homo Faber-Typ. Er will ständig machen. Er will ständig optimal sein. Das ist auch so ein kleiner Besserwisser. Und ich fürchte, sein größtes Problem ist, dass er ein magisches Verständnis von Komplexität hat. Er ist ja der Überzeugung, dass er irgendwann kann er das, wenn er nur alle Informationen hat, dann kann er es irgendwann lösen. Und er hat letztlich, auch wenn er die Komplexität sieht, nicht verstanden, was Komplexität eigentlich ist. Nämlich selbst wenn er alle Informationen hat, hat er das Problem damit noch nicht gelöst. Also Faust glaubt, dass es technisch oder magisch möglich ist, die Lebensprobleme, die sehr komplex sind, in den Griff zu bekommen. Und der Selbsttötungswunsch ist alles andere als ein sich in seinen eigenen Bedürfnissen zurücknehmen, sondern es ist quasi ein letztes Aufbegehren. Mir passt das alles hier nicht und weil es mir nicht passt, verschwinde ich jetzt hier mal. Es ist frustrierter Narzissmus letztlich. Frustrierter Narzissmus, also er ist quasi eine Figur, die Wissen angehäuft hat, aber in der Verzweiflung gelandet ist, vielleicht eine Fiktion, die geradezu ein Gegenbild von Weisheit darstellt. Vielleicht gehen wir dann zu anderen Figuren über. Eine bekannte im Westen ist natürlich der platonische Sokrates. Der ist ganz und gar nicht verzweifelt. Der läuft relativ heiter und ironisch durch die Gegend, geht zu anderen Leuten auf den Wecker mit seinem Gefrage oder so. Aber er ist immer ziemlich gut drauf und sagt, du mein Lieber, was hast du denn so vor? Ah, du möchtest eine Karriere hier im Staat machen. Warum denn? Warum kümmerst du dich nicht lieber um deine eigene Seele und so? Also kommt so als ein sehr lockerer Charakter rüber, zeigt auch am Ende seines Lebens große Tapferkeit, trinkt den Schierlingsbecher. Und das, woran er sich abarbeitet, ist, dass das Orakel ihm gesagt hat, er sei der Weiseste von allen und er versteht gar nicht, was das bedeuten soll. Und er behauptet, er läuft jetzt mal herum und fragt die anderen, was sie für eine Weisheit haben. um zu sehen, warum er denn weiser als die anderen sein soll, denn er müsste dann ja das, was die haben, haben und noch mehr. Und dann kommt dabei raus, dass die eigentlich alle gar keine Weisheit haben. Und er selbst kommt eigentlich ähnlich wie Faust zu dem Schluss, dass er nichts weiß, was ihm dabei hilft, das Leben zu bewältigen. Das ist der berühmte Satz, ich weiß, dass ich nichts weiß, der dann als epistemische Bescheidenheit in die westliche Philosophieliteratur eingegangen ist. Aber in der Form falsch übersetzt. Ne? Das heißt ja an der Stelle nicht, dass er nichts weiß. Er weiß ja schon einiges, sonst könnte er auch gar nicht so argumentieren, wie er argumentiert. Sondern er weiß das Entscheidende nicht. Er weiß nicht, was es bedeutet, gut zu leben. Und er hat auch niemand getroffen, der das wüsste. Aber obwohl er tapfer ist, nachdem er verurteilt worden ist und den Schierlingsbecher trinkt, ist er nicht eine verzweifelte Figur. Er ist ziemlich gut gelaunt und tapfer, obwohl er in einer ähnlichen Situation wie Faust zu sein scheint, dass ihm das relevante Wissen fehlt. Haben Sie eine Ahnung, warum die so unterschiedlich gestimmt sind? Also, obwohl Sokrates mit Sicherheit narzisstische Züge hat, weil er es systematisch den Politikern auf der Agora, also heute würde man sagen in den Talkshows, auf die Nerven geht, das hat sicher auch ein bisschen narzisstische Züge. Aber erstens mal ist er anders als Faust damit im Reinen, dass er einfach bestimmte Dinge nicht weiß und feststellt, das Wissen aller Menschen, denen er begegnet, ist gleichfalls begrenzt. Also sich wie Faust über die Begrenztheit des Wissens zu mokieren, hieße ja, sich darüber zu mokieren, dass man kein Gott ist. Daran zu leiden, hält Sokrates für eine ziemlich dumme Einstellung, weil wir sind nun mal keine Götter, wir sind Menschen. Das ist das eine. Das zweite ist, ich habe das Gefühl, dass ihn vielleicht letztlich, weil er so entspannt auch im Nichtwissen oder mit dem Nichtwissen umgehen kann, das ist ja seine eigentliche Waffe. Seine eigentliche Waffe ist ja immer, die anderen dahin zu kriegen, dass sie erkennen müssen, sie wissen auch was nicht. Und sie wissen auch Entscheidendes nicht. Das macht ihn gelassen und ruhig. Mhm. Weil er weiß zwar, die Wahrheit kriege ich nur dialogisch raus. Das ist ja eine ganz entscheidende, auch für die Philosophie, glaube ich, eine ganz entscheidende Entdeckung gewesen. Ich kann nicht alleine für mich selber denken. Also ich kann für mich selber vielleicht eine mathematische Gleichung lösen, dann sollte ich aber auch mal gucken, ob jemand anders meine Lösung tatsächlich auch verifizieren kann. Aber in der Philosophie gilt in jedem Fall, Wahrheit ist dann nur im dialogischen Geschehen herauszubekommen. Und da ist er ganz entspannt. Offensichtlich hat er seine Lebensprobleme weitgehend gelöst. Es gibt nichts, was ihn letztlich umtreibt, sogar die Angst vor dem Tod. Also den Tod nimmt er gelassen hin, er weigert sich nicht, sozusagen das Ende, was uns allen blüht, auf sich zu nehmen. Er findet die Umstände blöd, aber okay, er akzeptiert sie. Das unterscheidet ihn fundamental von Faust. Faust ist so ein Typ, der alles will. Also dann ist es quasi die Fähigkeit, das Nichtwissen und die Endlichkeit zu akzeptieren, die Sokrates von Faust unterscheidet. Sie sind beide in der gleichen Situation, sie haben das Gefühl, sie wissen etwas Entscheidendes nicht, aber Faust akzeptiert es nicht und vielleicht kompensiert er dieses Nichtwissen mit Machtstreben, mit Streben nach Lust, nach Ruhm, während Sokrates keine Kompensationsbestrebungen macht. Er sagt, ja, so ist das halt, die wissen auch nichts, ich weiß nichts, aber es ist für ihn kein Grund zur Verzweiflung, sodass diese Fähigkeit zu akzeptieren der wesentliche Unterschied ist dann. Ich muss ehrlich gesagt passen, inwiefern Sokrates selber mit der stoischen Tradition zu tun hat, das würde natürlich passen, aber ich glaube... Stoiker schließen an ihn an, also sie haben Sokrates als Vorbild, jedenfalls den platonischen Sokrates. Das, was wir jetzt hervorgehoben haben, dass er eigentlich skeptisch ist, dass er das Nichtwissen akzeptiert, steht so ein bisschen quer zum platonischen Sokrates, der ja schon die Ideenlehre verkündet und der vielleicht doch glaubt, was Entscheidendes zu wissen. Nämlich, dass es eine Idee des Guten gibt, über die man aber nicht richtig sprechen kann, die man nur schauen kann, also der vielleicht so ein bisschen ein Mystiker ist. Aber diese Differenzen kann man vielleicht im Nebel der Geschichte lassen, weil ja unklar ist, wie weit Platon und Xenophon die historische Figur Sokrates fiktionalisiert haben für ihre eigenen Interessen. Ich frage deshalb, weil diese beiden Traditionen ja da tatsächlich in der Person von Sokrates durchscheinen, also diese platonische, die letztlich darauf setzt, dass ich, naja, ich kann nicht alles kapieren, aber ich weiß, was die Idee ist. ich erkenne die Ideen und ich habe Zugang zu Ideen. Und diese andere, mehr mit dem Nichtwissen gelassene Haltung, die für mich immer bei Sokrates was Asiatisches hatte und ja offensichtlich als Figur zu der Zeit auch neu ist. Also ich glaube, man findet keine ähnliche Figur in der Tradition vorher, also zumindest in unserer abendländischen Tradition vorher. Man findet aber interessanterweise solche Figuren nahezu zeitgleich, also wenn wir jetzt über Achsenzeit und so weiter, falls man das akzeptiert, reden wollte, in Figuren, die ja auch zum Teil literarisch sind. Da weiß man ja historisch auch nur bedingt was drüber, also wie Lao Tse beispielsweise oder Zhuang Zi, also die chinesische Tradition, die meiner Ansicht nach sehr viel mit dieser sokratischen Haltung zu tun hat. Was beim Sokrates ja auch charakteristisch ist, ist, dass er vermutlich Schuster ist. Kein Akademiemitglied, also er ist eine freie Person in Athen, aber er ist nicht wie Pythagoras ein großer Mathematiker, er ist nicht wie Platon ein reicher Mann, der eine Akademie betreibt, sondern er ist so unterer Mittelstand, würde man vielleicht sagen, ja, also ein Handwerker. Das scheint auch etwas zu sein, was mit bestimmten Weisheitsfantasien, die wir so haben, verbunden wird. Also Faust ist ein Gelehrter, Sokrates nicht. Und das merkt man. Faust hat diesen typischen akademischen Dünkel. Ja. Und für ihn ist völlig klar, wenn ich wirklich was Entscheidendes über die Welt verstehen kann und will, dann geht das nur wissenschaftlich. Dann kann ich das nur in meinem Labor machen. Das ja auch eine große Rolle spielt, inklusive der ganzen alchemistischen Ideen, die da dranhängen. Ne? Während so ein Typ wie Sokrates und auch Zhuang Zi viele Beispiele aus der Praxis haben, also bei Zhuang Zi fällt mir der Koch ein zum Beispiel, der also auf eine perfekte Art und Weise gelernt hat, ein Tier zu beinen. Und davon kann ich sehr viel lernen über die Umgangsweise mit dem Leben. Das ist was für Faust. Das könnte man sagen, das ist wirklich letztlich so ein bisschen verzogener Upper-Class-Typ, dem man wirklich vom ersten Schuljahr an gesagt hat, wenn du keinen guten NC hast, wird aus dir nichts und du musst die akademische Karriere machen, sonst bist du überhaupt ein Niemand. Und da ist Sokrates völlig gelassen, weil er sagt, ey Leute, ihr könnt so viel lesen und im Labor arbeiten und machen, wie ihr wollt. Ihr werdet diese Sachen auf die Art und Weise so nicht rauskriegen. Ja, also wir haben den Koch bei Zhuang Zi, wir haben Sokrates, den Schuhmacher. Man könnte noch nennen der Löffelschnitzer bei Cusanus, der im Sutter Holzlöffel schnitzt und dann kommen die Gelehrten hin und er sagt, ja, der Geist, ich hab's erkannt, ist ein Messinstrument. Mens kommt von Mensura und ich weiß das von meinem Löffelschnitzen, weil der Löffelstiel natürlich nicht länger als der Arm sein darf, weil die Kelle des Löffels nicht größer als der Mund sein darf und so. Also er hat Einsichten in die Proportionalitäten und welche Relevanz Proportionalität für den Geist hat, dass der Geist Proportionalitäten erkennt, dass es wichtig ist, die richtigen Proportionen einzuhalten. Aber das hat er eben nicht, weil er die Akademie besucht hat, sondern weil er einem ziemlich bescheidenen Handwerk im Keller nachgeht. Wir könnten vielleicht auch auf Jesus Bezug nehmen. Ein Zimmermann, der Sohn armer Leute, der das Zimmermannshandwerk erlernt, aber ich weiß nicht in welchem Alter, das wissen Sie wahrscheinlich besser als Theologe, als ich, als Jugendlicher die Rabbiner im Tempel belehrt. Also irgendwie hat er auch Zugang zu speziellen Erkenntnissen, ohne dass er selbst ein Gelehrter ist, sondern er ist auch ein Handwerker. Also die Vorstellung, man geht einem Handwerk nach, man strebt nicht nach politischen oder wissenschaftlichen oder kirchlichen Ehren scheint ein Element von Weisheitsfiguren zu sein. Die Weisen sind keine Streber. Also man könnte jetzt lange natürlich über diese Jesusfigur reden, soweit sie historisch ist. Und vieles wissen wir historisch einfach nicht. Von Rudolf Bultmann stammt dieser schöne Satz, alles, was wir über den historischen Jesus wissen, können wir auf eine einzige Postkarte schreiben. Das ist wahrscheinlich ein nach wie vor richtiger Satz. Aber da spielt ja auch sowas mit, was bei Sokrates mitspielt, nämlich die Idee, dass es wahrscheinlich eben nicht von der Akademie hat, sein Gottesverständnis, dass aber gleichzeitig, und das macht die anderen ja kirre, ein sehr intimes, freundliches, freundschaftliches Verhältnis zu Gott pflegt, also ein sehr nahes Verhältnis zu Gott hat, von dem aus, oder dass der Maßstab für ihn auch ist, Ungerechtigkeit und sozusagen falschen Glauben zu erkennen, bei den anderen. Und das ja mit einer absoluten Gewissheit, weil, also es gibt zwar immer wieder diese Fragen, die meiner Ansicht nach nicht rhetorisch sind, für wen aber haltet ihr mich? Also da scheint wieder dieses dialogische Prinzip durch, was bei Sokrates auch eine ganz entscheidende Rolle spielt. Also man kann die Wahrheit über sich selber nicht nur aus sich selber schöpfen, sondern man ist immer auch darauf angewiesen, dass andere einem diese Wahrheit auch über einen selber sagen oder zumindest mitsagen. Also das spielt auch bei Jesus eine Rolle, aber er hat da selber einen direkten Zugang, so ähnlich wie offensichtlich Sokrates einen Zugang zur Gelassenheit hat. Und beides hat ja miteinander zu tun, also diese Angst vor dem oder Nicht-Angst vor dem Tod. Auch Jesus, das ist ein Selbstmordunternehmen da in Jerusalem zum Schluss, das weiß er auch. Also wenn man lautstark das sagt, was er sagt, weiß man, was passiert. Aber trotzdem ist da diese große Gelassenheit und die Haltung, dass das genau richtig ist, was man da macht. Wenn wir uns jetzt ganz in die Ebene der Fiktionalität begeben, also mal von solchen Figuren wie Sokrates, bei denen man nicht weiß, was ist historisch und was ist erfunden, weggehen und in die Popkultur schauen, da gibt es ja solche Figuren wie Gandalf bei Harry Potter oder Meister Yoda in Star Wars, der so ein Wiedergänger jedenfalls für mich von Teach Nathan zu sein scheint. Also, da gibt es quasi Weisheitsfiguren, die Jugendliche, vielleicht auch Erwachsene faszinieren. Und die zeigen ja an, dass es ein Bedürfnis auch in der breiten Öffentlichkeit gibt. Nicht nur nach Charakteren, die einen großen Bizeps haben und alle umhauen, nach super schlauen Charakteren, die alle Rätsel lösen können, sondern eben auch nach Weisheitsfiguren. Und ich habe erfahren, dass vor allen Dingen für die Star Wars Saga ein Mythenforscher, Joseph Campbell, wichtig gewesen ist, der Mythen der Welt zusammengetragen hat und auch so etwas wie eine, Theorie ist vielleicht so viel gesagt, eine Konzeption der Entwicklung von Helden und unter anderem auch von Helden zur Weisheit entwickelt hat. Was ist davon zu halten vor dem Hintergrund dessen, was wir gerade gesagt haben, dass die Weisen eigentlich keine Streber sind? Also gibt es unterschiedliche Arten der Entwicklung? Gibt es quasi die strebende, egomanische Entwicklung, die der Faust an den Tag legt und die zum Unglück, zur Verzweiflung führt? Und gibt es eine andere Form der Entwicklung, die vielleicht weniger egomanisch ist oder so, die dann doch zur Weisheit führt, sodass man Weisheit vielleicht doch anstreben kann? Ja, ich glaube ja. Vielleicht muss man kurz noch mal was über Campbell sagen. Also man kann, glaube ich, den Einfluss von Campbell auf die Popkultur überhaupt gar nicht unterschätzen. Weil nicht nur Star Wars, sondern auch Komödien wie Pretty Woman und im Grunde genommen die gesamte heutige Serienproduktion, inklusive auch solcher Romane, das ist wieder ein anderes Genre, aber wie Harry Potter, davon beeinflusst sind. Und Campbell hat ursprünglich mal Biologie und Mathematik studiert, hat sich dann aber zunehmend für Geisteswissenschaften interessiert, hat Literaturwissenschaften studiert, war in Europa und hat sich dann immer mehr mit dieser Frage eben auch, was macht Weisheit eigentlich aus? Warum hören wir von Weisheit in Mythen beschäftigt? Und hat sowas Ähnliches entwickelt wie eine Analyse der narrativen Strukturen von Märchen, von Mythen, von Weisheitserzählungen und kam zu einer grundlegenden Struktur, also er nennt das die Reise des Helden, die dann tatsächlich in die Popkultur auch übernommen wurde und im Grunde genommen die klassische aristotelische Theorie des Dramaschreibens und Theatermachens abgelöst hat. Also auch das Schweigen der Lämmer zum Beispiel ist genau nach dieser Heldenreisefigur entstanden. Also ich will das nur ganz kurz skizzieren, wie sieht das eigentlich aus? Also da ist der Held, der immer ein bisschen, noch nicht am Anfang noch nicht richtig weiß, dass er ein Held ist, aber der hat irgendwie, der spürt einen Mangel. Der ist irgendwie schon ein bisschen anders als die anderen, weil er hat ein Bedürfnis, er spürt irgendwas, was nicht stimmt. Und dann kommt der Ruf, dem doch nachzugehen und er weigert sich. Und er weigert sich in manchen Filmen nicht nur einmal, sondern zweimal, bis er irgendwann, das ist der nächste große Schritt, die erste Schwelle überschreitet. Er macht sich also, so wie in Herr der Ringe, verlässt er also sein wunderschönes Auenland und macht sich auf die Reise nach einigem Zögern. Dann bedrohen ihn natürlich die Widersacher. Er hat aber auch die Kumpels, die auf seiner Seite sind. Meistens hat er irgendwelche magischen Instrumente oder Ringe oder Zaubersprüche oder was auch immer, die auf seiner Seite sind. Da spielt der Mentor eine große Rolle. Der Mentor, das ist so eine Figur wie Yoda. Der ist nicht selber der eigentliche Held, also auch wie Dumbledore ja nicht der eigentliche Held von Harry Potter ist. Das ist schon dieser Held, der am Anfang sich eben auf die Reise macht, aber er ist eine ganz wichtige Hilfsfigur. Und dann überschreitet er schließlich eine Schwelle, die ihn in die tiefste Hölle, in die dunkle Nacht, in den Kampf auf Leben und Tod bringt. Das ist klassischerweise bei Aristoteles dann das Ende des zweiten Akts. Also da kommt es zur großen Prüfung der Feuerprobe. Jetzt muss er den Gegner überwinden. Das ist die entscheidende Prüfung. Und tatsächlich, das besteht er, wie auch immer, mit Hilfe von Freunden oder Magie oder was auch immer. Und was dann passiert ist, er stirbt, aber steht wieder auf. Mhm. Also das ist die Geschichte der Auferstehung, Resurrection, die aus der Todesnähe oder auch der Begegnung mit dem Tod oder vielleicht sogar einer kurzen Phase des Todseins oder scheinbar Todseins hervorgeht. Und dann ist der Feind besiegt und ganz oft kommt er in den Filmen am Ende wieder an den Ausgangspunkt seiner Reise zurück. Das hat man ja in vielen Filmen, dass es so eine Rahmenhandlung gibt. So, und jetzt könnte man sagen, okay, das ist also offensichtlich wirklich die Grundstruktur ganz, ganz vieler Märchen, Dramen, Mythen. Da schildert Campbell natürlich was Universales mit, weil das kennen wir alle, diesen Ruf, die Schwelle, die wir überschreiten müssen, die Angst vor dem Tod. Machen wir das nicht, kneifen wir. Die Geschichten haben wir bei Jesus, die haben wir bei Sokrates, die hatten wir auch bei Faust. Faust ist so jemand, der das aber alles alleine machen will. Das unterscheidet, glaube ich, Faust auch nochmal sehr von Sokrates, Jesus und vielen anderen Figuren. Er hat vielleicht im Unterschied zu den Leuten bei Star Wars und Harry Potter den falschen Mentor. Er hat nicht Dumbledore und er hat nicht Gandalf und er hat nicht Yoda, sondern hat den Teufel als Mentor. Das ist vielleicht etwas. Richtig. Und das unterscheiden zu können, also wer flüstert falsch ein und wer flüstert gut ein, ist natürlich eine ganz entscheidende Fähigkeit, um letztlich weiser nach dieser ersten Heldenreise zu sein als vorher. Und viele dieser Weisheitsgeschichten sind ja Geschichten, in denen es dann eine zweite, dritte, vierte Reise gibt. Beziehungsweise die Idee ist, dass die Reise eigentlich nie endet, sondern dass man sich immer wieder in diese Schleifen begibt. Aber da bewegen wir uns natürlich noch im Bereich der Mythologie oder der Analyse von Mythologie, sagen wir mal so, oder von Narration. Interessant wird's da, wo die Narration mir von einer Methode erzählt oder von einer Verfahrensweise, die mir dabei helfen kann, weise zu werden. Und da sind wir dann sehr nah bei Geschichten, die es zum Beispiel im Chan- oder Zen-Buddhismus gibt oder Weisheitserzählungen im islamischen Kontext oder auch später dann im christlichen Kontext. Aber wir können ja vielleicht erstmal festhalten, dass es in dieser popkulturellen Erzählung von Weisheit eigentlich zwei Weisheitsfiguren gibt. Da gibt es den Helden, der sich erstmal weigert, sich zu entwickeln, der sich weigert, auf die Reise zu gehen, der also eigentlich keine Strebenswünsche hat, dann aber sich doch einlässt auf die Reise. Und dann gibt es eine zweite Weisheitsfigur, den Mentor, Yoda, Gandalf, Dumbledore, die diese Person ab und zu mal unterstützt. Dann gibt es eine Krise, ein Durchschreiten einer dunklen Nacht, eine Todesbedrohung, ein Bestehen dieser Krise, und durch das Bestehen dieser Krise findet eine Läuterung statt, die den Helden, die Heldin der Weisheit näher bringt. Ist das so das Modell? Ja, wobei, wenn man ehrlich ist, muss man ja sagen, die meisten dieser Geschichten lassen den Helden oder die Heldin am Ende ja nicht als Weise zurück, sondern sie lassen ihn als jemand zurück, der was gelernt oder sie, der oder die was gelernt hat, sicher an Erfahrungen reicher ist, an Einsicht ins Leben reicher ist, vielleicht etwas gefunden hat, was er ganz lange gesucht hat. Aber die Frage ist, und das hat mich früher immer so geärgert an den Happy-End-Filmen, okay, jetzt haben sie sich gekriegt, aber wie verbringen die eigentlich die nächsten 30 Ehejahre? Wie machen die das eigentlich damit? Mit anderen Worten, der Held ist jemand, und Actionfilme stehen da stellvertretend für, der Held ist jemand, der sich einfach durchboxt, am Ende mehr oder weniger klug, mit oder ohne Hilfe siegt. Aber er ist nicht die weise Figur. Also ich bin mir sehr unsicher, ob oder wann die Reise des Helden tatsächlich zu echter Weisheit führt. Das kann sein, muss aber nicht sein. Ich würde sagen, die meisten Geschichten, denen wir in der Popkultur begegnen, die erzählen nur davon, wie Leute irgendwie die Liebe ihres Lebens finden oder wie sie einigermaßen glücklich werden oder wie sie einen Traumjob kriegen oder wie sie mit einer Gefahr gut umgegangen sind. Das sind nicht unbedingt Charaktere, die weise sind und von denen man dann am Ende sagt, ja toll, das ist jetzt ein Vorbild für mich. Also Rambo ist sicher kein Vorbild für mich. Der zeigt mir, dass es wichtig ist, dass man, wenn man Boxen lernen will, tatsächlich auch auf die harte Art und Weise Boxen lernen muss und dass das ziemlich anstrengend ist. Aber der ist mit Sicherheit kein Vorbild für mein Leben. Mhm. Also es gibt viele Entwicklungsgeschichten, die Wunscherfüllungsgeschichten sind. Die meisten beziehen sich nicht auf den Wunsch, weise zu werden, sondern haben es mit irgendwelchen anderen Wünschen zu tun, stark zu werden, eine glückliche Ehe zu führen oder so. Aber es gibt diese spezifischen Entwicklungsgeschichten, bei denen weise Mentoren auftreten und bei dem am Ende geläuterte Figuren erscheinen, die irgendwie weitergekommen sind, aber nicht unbedingt härtere Burschen oder bessere Ehemänner. Ja. Eine Weisheitsfigur, und da sind wir uns, glaube ich, einig, die vor kurzem aufgetreten ist im fiktionalen Bereich, hat Wim Wenders geschaffen. Ich glaube, er hat die gar nicht als eine Weisheitsfigur konzipiert. Ich habe ein Interview von ihm gesehen, wo er sagt, ja, er wollte das einfache Leben darstellen. Da nimmt er auf Weisheit gar nicht Bezug. Aber mir erscheint die Hauptperson in Perfect Days, Hirayama, doch eine Weisheitsfigur zu sein, aus unterschiedlichen Gründen, auf die wir jetzt gleich zu sprechen kommen. Sie ist aber eine Weisheitsfigur, die von den Heldenentwicklungsmuster, die Campbell aufgeschrieben hat und die für andere Filme wichtig gewesen sind, völlig unberührt ist. Also man sieht eigentlich keine Entwicklung des Helden, sondern der Held wird dargestellt in dem relativ monotonen Tagesablauf eines Toilettenreinigers in Tokio, der morgens aufsteht, wenn er den Reinigungsbesen der Straßenkehrerin durch sein offenes Fenster hört, aus dem Fenster schaut und sich darüber freut, dass der Baum im Wind weht, seine eigenen kleinen Bäumchen besprüht mit Wasser. Dann geht er aus dem Haus, schaut zum Himmel, lächelt, setzt sich in sein Auto, nachdem er eine Dose kalten Kaffee aus dem Automaten gezogen hat, trinkt den kalten Kaffee, fährt zu alter Musik, zu seinen Einsatzorten, den Toilettenstationen in Tokio, macht mittags eine Lunchpause mit einem Sandwich in einem im Garten eines Klosters, schaut, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, in die Bäume und macht ein Foto von den Bäumen, durch die das Licht fällt, macht dann weiter seine Arbeit, sehr penibel, geht wieder nach Hause, geht ins Badehaus, wechselt seine Kleidung, isst in einer U-Bahn-Station in einem billigen Imbiss sein Abendessen. An den Wochenenden besucht er manchmal eine Bar und den Waschsalon und das wiederholt sich, der Film wiederholt das, zeigt ihn auch immer abends, wie er beim Lesen eines Buches einschläft. Das ist alles völlig unspektakulär, da entwickelt sich eigentlich nichts. Die Frage ist, warum ist dieser Typ so gut gelaunt in diesem einfachen Leben, in dem sich alles wiederholt? Er hat einen geringen sozialen Status. Also ich habe den Eindruck, das ist schon irgendwie so ein Nachfolger von Sokrates oder dem Löffelschnitzer, ein Toilettenreiniger, eine einfache Person. Immer wenn sie anderen Personen begegnet, da können wir auch noch darauf zu sprechen kommen, einem Krebskranken, einem kleinen Kind, das die Mutter verloren hat auf dem Klo, seiner Nichte, die sich mit der Mutter, mit seiner Schwester zerstritten hat, tut er denen irgendwie gut, ohne das groß zu beabsichtigen. Also er ist selbst gut gelaunt in seinem einfachen Leben und er ist in der Lage, andere Menschen auch gut gelaunt zu machen. Mhm. Wie funktioniert diese Person? Also vielleicht gibt es solche Personen nicht, vielleicht ist das eine fiktionale Idealisierung, so wie vielleicht Jesus oder Sokrates eine fiktionale Idealisierung ist, aber sie kommt einem sehr plausibel und authentisch rüber, obwohl wir alle ganz andere Leben führen. Wir führen eher faustische Leben, wir streben, ärgern uns, sind wütend, dass wir eine bestimmte Entwicklungsstufe nicht erreicht haben, dass uns was fehlt und das geht dieser Person Hirayama alles ab. Hesse. Also, ja, das ist sehr schwer, meine Gedanken dazu zu ordnen. Zunächst mal für mich einer der grandiosesten Filme der letzten Jahre überhaupt. Und Sie haben völlig recht, er kehrt sich einen Scheiß um das klassische Hollywood-Campbell-Schema. Das hat er überhaupt nicht. Sie wissen ja, dass Wenders ursprünglich gefragt wurde, und zwar von dem Drehbuchautor, mit dem er zusammengearbeitet hat, ob er einen Dokumentarfilm über diese wunderbaren japanischen Toiletten, also wunderbar, das sind ja wirklich architektonische Meisterwerke, machen wollte. Und dann kam dann Corona dazwischen. Und es ist sehr interessant, dass Wenders in einem Interview gefragt wurde, Herr Wenders, sagen Sie mal, da kommen in Ihrem Film doch gelegentlich solche Fragen vor, wie werden Schatten eigentlich dunkler, wenn sie sich überlagern? Oder warum kann nicht jeder Tag gleich sein? Das ist nämlich auch interessant. Sie haben völlig recht mit der Schilderung. Die Tage sind ähnlich, aber die Kamera steht mal ein bisschen mehr rechts. Mal ist die Perspektive doch ein bisschen anders. Tokio sieht mal ein bisschen sonniger, mal ein bisschen regnerischer aus. Es gibt so minimalistische Veränderungen. Und auf diese Frage antwortet Wenders auf eine sehr interessante Weise. Und zwar, er sagt, ich habe versucht, einen utopischen Film zu machen. Mhm. Was ich sehr interessant finde, weil dieser Film hat ja nun was unglaublich Dokumentarisches. Und dann wurde er gefragt, wie er das denn meint. Und da denkt er, naja, also ich habe schon gemerkt, dass ich in meinem Leben so ein Workaholic bin, mich wahnsinnig von meinem Kalender ständig dominieren lasse. Und wir leben ja in einer Gesellschaft, sagt er, die einem ständig einredet, man ist wirklich nur vorne, wenn man nichts verpasst und man muss immer dabei sein. Dabei, sagt er, geht eben die Aufmerksamkeit fürs Heute und fürs Jetzt verloren. Und das ist ja genau das, worauf der Film sich eigentlich konzentriert. Und da kommt er in dem Interview eben auf das Wort zu sprechen, was ja ganz am Ende vom Film im Abspann, wirklich es als allerletztes im Abspann aufscheint, nämlich Komorebi. Sie hatten das schon erwähnt. Also das ist ein Wort, was nicht so ganz einfach aus dem Japanischen zu übersetzen ist und meint, das Schattenspiel der Sonne, die durch Blätter scheint und dann diese sich ständig verändernden Schatten den Boden wirft. Und dieses Spiel der Sonne fotografiert der Held im Film Hirayama, fotografiert das ja immer tatsächlich, dieses Spiel. So, und was ist jetzt das Besondere? Ich finde, das Besondere ist, dass wenn das mit diesem natürlich fiktionalen Film, der kein Dokumentarfilm ist, aber viel Dokumentarisches hat, etwas Reales einfangen will. Nämlich den realen Alltag eines Menschen, der, so würde ich das jetzt verstehen, tatsächlich gelernt hat, im Hier und Jetzt zu leben. Was vollkommen unspektakulär ist, weil im normalen Hier und Jetzt passieren die Dramen eher selten. Die klassischen Dramen sind die anderen Filme, die andere in Hollywood machen. Das ist nicht das Zentrum dessen, was Wenders gemacht hat. Und genau dadurch hat er uns eine, ich glaube schon, Weisheitsfigur vorgestellt. Ist dann der Hirayama sowas wie ein Gegenfaust, dass Wenders sich selbst als einen strebsamen Filmfaust begriffen hat und jetzt sich ein neues Entwicklungsziel vorgenommen hat, dass die Utopie des Nichtstrebers, der im Hier und Jetzt alle Nuancen wahrnehmen kann und deshalb nicht streben muss? Ich glaube, dass das mitspielt. Was ich nicht weiß, Takuma Takasaki, das ist der Drehbuchautor, mit dem er gearbeitet hat, der in Japan bekannter Autor ist. Ich weiß leider über dessen Background nicht viel. Aber ich glaube, ein Schlüssel zur Antwort Ihrer Frage ist der Titel des Films. Und da muss ich leider ganz kurz ein bisschen nerdig, wie soll ich sagen, Background erklären. Nur zu. Also Perfect Days hat natürlich zu tun mit dem berühmten Song von Lou Reed, der im Film ja auch vorkommt, wo Lou Reed einen perfekten Tag besingt. Nur dieser perfekte Tag ist perfekt und macht ihn so glücklich, weil er Heroin nimmt. Mhm. Also Perfect Days ist eigentlich ein Anti-Song. So. Also Heroin ist der Zaubertrank, das ist die magische Methode, ins Glück oder zur Weisheit zu kommen. Und ja. Richtig. Jetzt gibt es aber noch eine andere Quelle für diesen Titel. Und da bin ich mir nicht sicher, inwiefern Takasaki das gekannt hat. Es gibt, und jetzt sind wir tatsächlich mitten in der Weisheitsliteratur. Es gibt eine berühmte Koan-Sammlung, also eine Sammlung dieser, wie soll man sagen, in der Zen-Meditation oder Chan-Meditation verwendeten Paradoxen, Sprüche, Geschichten, die eben in der Entwicklung des Buddhismus, insbesondere in Japan, eine große Rolle spielen. Sie haben ja auch schon ein Gespräch darüber gemacht. Und da gibt es einen berühmten Fall, und das ist ein Sprichwort in Japan, nämlich in dem dieser Satz vorkommt: jeder Tag ist ein guter Tag. Mhm. Das ist ein Sprichwort, das kennt jeder in Japan eigentlich. Und da muss ich kurz dieses Koan vorlesen. Das ist der 6. Fall. Ja, dieses, bitte. Hekiganroku. Versteht man nicht auf den ersten Blick, aber ich kann es, glaube ich, ein bisschen erklären. Unmon, das ist der berühmte Chan-Meister Yumen, über den man auch viel sagen könnte, sehr interessanter Typ. Also Unmon sagt in einer Unterweisung, also er ist in der Buddha-Halle seines Klosters, des Yumen-Klosters, und hat halt die regelmäßigen Unterweisungen. Ich frage euch nicht nach dem vor dem 15. Tag. Sagt mir etwas über das nach dem 15. Tag. Versteht man erstmal nicht. Gemeint ist damit einfach gesagt, der 15. Tag ist nach dem Mondkalender der Vollmond. Mhm. Der Vollmond steht für Erleuchtung. Gleichzeitig ist dieses Mondlicht ja nichts Greifbares. Es ist ja kein Ding, sondern das ist wie die Leere, aus der alles entstanden ist, eigentlich ein nicht dingliches, aber trotzdem reales und präsentes, wie soll man sagen, präsente Existenzweise. Mhm. Das Mondlicht sehen wir ja. Das Mondlicht, also vor allen Dingen, wenn eine wolkenlose Vollmondnacht ist, erhellt ja alles. Also wenn er sagt, ich frage euch nicht nach der Zeit, nach den 15 Tagen vor der Erleuchtung, vor dem 15., sagt mir etwas über das nach dem 15. Tag. Das heißt, wenn ihr diese Erfahrung gemacht habt, dann erklärt mir jetzt mal, was ist das für eine Erfahrung? Wie zeigt sich das bei euch? Antwortet. Das ist seine Frage. Und keiner von den Mönchen, heißt es anstelle der Mönche, die nicht antworten, antwortet Unmon selbst: jeder Tag ein guter Tag. Mhm. Da kommt ja das japanische Sprichwort her. Also jeder Tag, könnte man jetzt mit dem Film sagen, every day is a perfect day. Das ist offensichtlich natürlich Unsinn, weil, und das zeigt der Film ja auch, es gibt den Krebskranken. Es gibt offensichtlich eine Geschichte im Hintergrund, die gar nicht so glücklich ist in seiner Vergangenheit. Es gibt das Problem seiner Nichte, auf das er eingeht. Es gibt Liebesprobleme seines Kollegen. Also es gibt jede Menge von Problemen. Jeder Tag ist ein guter Tag, meint nicht, dass man sich jeden Tag schönreden soll oder wie Faust jeden Tag schön machen soll. Worum es geht, ist, durch die Meditation die Haltung zu kultivieren, im, so heißt es in einem anderen Zen-Text, in der Dunkelheit die Helle, das Licht zu sehen und im Licht die Dunkelheit zu sehen gleichzeitig. Mhm. Das heißt eigentlich, die Leere in den Dingen zu sehen. Und der Schluss von dem Wim Wenders-Film, also der Schluss von Perfect Days, ist ja eine einzige Szene, meiner Ansicht nach auch mit der Grund dafür, dass er die Goldene Palme in Cannes bekommen hat, als bester Hauptdarsteller. Wo wir, ich weiß gar nicht, 1,5, 2 Minuten lang sein Gesicht durch die Windschutzscheibe eines Autos sehen, das immer wieder mal von Wolken, von Sonne unterschiedlich beleuchtet ist. Und er selber hat so eine Mischung zwischen Weinen und Glücklichsein. Also mal kann man sich sicher sein, ja, dass er weint, dass er traurig ist. Und mal sieht man, dass man lächelt und er das überkommen hat. Und das ist dieses Spiel von: jeder Tag ist ein guter Tag. Wenn ich nämlich im Augenblick lebe, und das ist meiner Ansicht nach die Message, und da unterscheidet sich der Film eben auch von einem fiktionalen Film. Weil das ist ja keine Fiktion mehr, dass die Weisheitstraditionen sagen, versuche im Augenblick zu leben. Und zwar ganz real und nicht irgendwie nur in deiner Imagination. Wenn ich im Augenblick lebe, ganz und gar, gibt es keine Vergangenheit und es gibt keine Zukunft. Der einzige Tag, den es da noch gibt, ist der jetzige Augenblick. Und dieser Augenblick ist sozusagen jenseits von Gut und Böse. Auf den passen diese Kategorien nicht mehr. Und deshalb ist jeder Tag ein guter Tag. Also wir haben jetzt, wenn ich das richtig verstanden habe, 3 verschiedene Einstellungen kennengelernt durch das, was Sie gesagt haben. Die Einstellung, wo ich bestimmte technische Mittel, vielleicht auch ein bestimmtes Wissen, ein magisches Wissen, das Heroin, die richtigen Geister angerufen habe, um meine schlechten Tage in gute Tage zu verwandeln. Richtig. Ein Schuss Heroin, der Erdgeist, der Teufel, irgendwer wird's schon richten, meinen miesen Tag. Das kann man vielleicht das unweise, magische Verhalten, das uns bei Faust vorgeführt wird, nennen. Interessant übrigens auch, wenn ich kurz unterbrechen darf, ja. Heroin, ne? Da kommt natürlich der Hero drin vor. Das ist für die Heroin ist für die Heroes im Krieg gewesen. Also das ist im Wort Heroin noch drin. Okay, das wusste ich nicht, ja. Die zweite Einstellung, die Sie nur nebenher erwähnt haben, die aber, glaube ich, ziemlich wichtig ist, die Peter Biri, mal der inzwischen gestorbene Schweizer Philosoph, der sich auch sehr viel mit existenziellen Fragen beschäftigt hat, ist der Existenzkitsch. Ich gewöhne mir, also hat er das genannt, ich gewöhne mir an immer zu lächeln. Auch wenn es stinkt in der Toilette, auch wenn mein Mitarbeiter nicht aufkreuzt, auch wenn meine Nichte mir auf die Bude rückt und ich mein Bett verliere, ich lächle, weil ich ja in meinem Meditationskurs das dauernde Lächeln gelernt habe. Das ist offenbar auch keine Weisheit, sich eine gute Maske zuzulegen, aber vielleicht eine verbreitete Einstellung, wenn man nicht an Erdgeister und Heroin kommt. Richtig. Auch da ist der Subtext, das wird an die Wand fahren, weil spätestens in dem Moment, in dem du als jemand, der das praktiziert, mit dem Tod oder mit einer richtig ernsten Situation zu tun hast, funktioniert dieses aufgesetzte Lachen, dieser Kitsch nicht mehr. Also Hirayama braucht keine Magie und er braucht keinen Kitsch. Ja. Warum kann er dann trotzdem die stinkenden Toiletten ertragen und warum verzweifelt er nicht mit dem Krebskranken, der ihn darum bittet, sich um seine geschiedene Frau zu kümmern? Jetzt haben Sie gesagt, das ist deshalb möglich, weil er sich auf die Gegenwart fokussieren kann, weil er im gegenwärtigen Moment lebt. Das wird häufig leicht gesagt. Das haben wir jetzt auch hier so leicht gesagt. Aber die Frage, die wir vor dem Hintergrund von Campbell und Faust uns stellen müssen, ist natürlich, wie schafft man das? Wie schafft man das nicht dauernd? Also der Held hat ein schlechtes Verhältnis zu seinem Vater und will ihn noch nicht mal im Pflegeheim besuchen. Warum denkt er nicht dauernd daran? Mein Gott, wie kann ich das Verhältnis mit meinem Vater wieder reparieren? Er radelt mit seiner Nichte über eine Brücke und die Nichte fragt ihm, fahren wir auch mal zum Meer? Dieser Fluss fließt doch ins Meer. Und er sagt, heute ist heute, wir kümmern uns jetzt nicht darum, ob wir irgendwann mal ans Meer fahren, ja? Und dann singen sie beide diesen Satz, den er ihr als abweisende Antwort gegeben hat, dass er sich jetzt nicht darum kümmern will, wann sie ans Meer fahren. Also die Schilderung ist klar, den kümmert nicht, wie seine Familiengeschichte gewesen ist, den kümmert auch nicht, ob er in 2 Wochen mal ans Meer fahren kann, der ist jetzt nicht hinterm Urlaub her oder so etwas, sondern es stimmt, der guckt sich ganz genau an, in welcher Situation er gerade ist und er sieht in dieser Situation Licht und Schatten und das interessiert ihn, das ist intensiv für ihn. Aber wie ist er da hingekommen? Der war 10 Jahre im Zen-Kloster und deshalb ist er jetzt ein weiser Toilettenmann, nicht? Das ist paradoxerweise das Dokumentarische an diesem fiktionalen Film, dass er uns eine fiktionale Figur vorstellt, von der wir aber, wenn wir den Film sehen, das Gefühl haben, diese Figur ist authentisch. So jemanden gibt es wirklich. Und der Film beantwortet nicht auf eine verkitscht, narrativ erfundene Art und Weise, wie dieser Mann da hingekommen ist. Man kann das nur ahnen, wenn Sie mich fragen. Ich glaube, das hat zutiefst tatsächlich mit Japans Zen-Kultur zusammen. Ich glaube, dass das da wirklich durchscheint. Also als jemand, der das seit vielen Jahren auch in der Praxis versucht, kann ich umzusetzen, kann ich nur sagen, das ist eine harte Praxis. Ich habe keine Ahnung, wie der Held, also Hirayama, dahin gekommen ist. Faktisch ist es ihm aber offensichtlich geglückt, in diesem, nennen wir es mal Geist, in diesem Hier- und Jetzt-Geist tatsächlich zu leben. Und was im Buddhismus ja entscheidend ist für dieses Verständnis, im Hier und Jetzt zu leben, ist, dass in diesem Augenblick alle Dinge, das gesamte Universum, zusammen von Moment zu Moment neu entstehen. Das heißt, wenn ich jetzt lebe, lebe ich ja nicht nur hier, sondern da sind Lichtjahre von mir entfernt, irgendwelche Gaswolken, die sich wieder verdichten und über Kernfusion neue, höhere Elemente herstellen, die dann irgendwann möglicherweise einen neuen Planeten bilden, auf dem vielleicht mal sowas wie Leben auf der Erde entsteht. Also all diese Sachen sind miteinander verbunden, auf einer realistischen Art und Weise, weil alle höheren Elemente, die es hier auf der Erde gibt, sind in Kernfusionsprozessen in lichtjahrweiten Galaxien entstanden. Das würde jeder Astrophysiker, würde das als realistische Interpretation der Welt durchgehen lassen. Die buddhistische Interpretation geht noch ein bisschen weiter und sagt, alles, was jetzt entsteht, das Licht in den Bäumen, die Blätter, die Toilette, die du gerade reinigst, deine schlechte Laune oder im Gegenteil deine gute Laune, all das entsteht nur zusammen. Und deshalb hat es kein Eigenleben. Das ist das, was dem Faust so zu schaffen macht. Es ist nichts, was in sich selber existiert, sondern alles existiert nur in wechselseitiger Abhängigkeit voneinander. Also im Mahayana Buddhismus heißt das Patita Pramotsada, also die gemeinsame, die wechselseitige Abhängigkeit des Entstehens aller Dinge voneinander. Jetzt sind wir vielleicht an einer wichtigen Stelle, weil in dem Film wird dieser Bezug auf, nicht auf die Galaxien, aber auf die weitere Umwelt, in der Hirayama existiert, in unterschiedlichen Szenen deutlich gemacht. Also die eine Szene ist, dass er als Toilettenmann einfach das Papier, was auf dem Boden und auf den Ablagen liegt, einfach wegzuräumen hat. Und das tut er auch, weil er ein guter Toilettenmann ist. Und als er mit seinem Müllsack aus einem dieser Toiletten rausgeht, fällt ihm offenbar ein, dass ein Papier, ein gefaltetes Papier gewesen ist, das nicht einfach nur so rumlag, sondern in einer Kachelfuge versteckt gewesen ist. Und er holt dieses Papier wieder aus seinem Müllsack heraus, macht es auf und findet einen Zettel, der ein Spiel zeigt, wo man Kreise, ich weiß gar nicht, wie das Spiel heißt, man macht so Kreise und Kreuze in ein Gitter und dann der drei Kreise oder drei Kreuze in diesem Gitter zuerst in einer Reihe hat, hat das Spiel gewonnen. Und er bedient diesen nicht vollständig ausgefüllten Zettel, indem er dort auch ein Kreuz macht und tut den Zettel wieder in die Kachelfuge. Am nächsten Tag kommt er wieder bei der Toilette an, holt den Zettel dort wieder hervor und tatsächlich hat jemand einen Eintrag dort gemacht. Er ist mit jemand verbunden, plötzlich, den er nicht getroffen hat, indem er sehr aufmerksam darauf gewesen ist, dass ein Zettel gefaltet war und nicht einfach so rumlag. Die andere Szene, die wir schon angedeutet haben, ist, dass er im Park eines Klosters sitzt und immer sein Lunchpaket verzehrt und in die Bäume schaut und das Licht durch die Bäume fällt und er macht mit einer analogen Kamera ein Bild von den Bäumen, durch die die Sonne scheint. Und einmal ist seine Nichte, die ihm auf die Bude gerückt ist, weil sie sich mit der Mutter verzankt hat, mitgekommen auf die ganze Putztour und auch zum Lunch. Und sie fragt ihn, ob die Bäume seine Freunde sind. Und dann denkt er ein bisschen nach. Dann sagt er, ja, Baumfreunde. Und das ist irgendwie merkwürdig. Also er kann sich, ohne Botaniker zu sein. Also natürlich sammelt er auch Baumkeime und pflegt sie, vielleicht züchtet er sogar Bonsais, ich weiß es nicht. Er kann sich mit diesen Bäumen verbinden, er kann sich mit Menschen verbinden, die gar nicht präsent sind, über gefaltete Zettel. Also er ist offenbar, jetzt etwas platt gesagt, eine vernetztere Person als ein normaler Toilettenreiniger. Und das ist fiktiv in dem Film, also es wird gezeigt, aber es wird gezeigt an alltäglichen Erfahrungen oder alltäglichen, völlig, also Sachen, die wir für banal halten würden, ja, mit den Bäumen zum Beispiel. Aber gerade deshalb ist es dokumentarisch, weil es so realistisch ist. Es ist also nicht das Schwert irgendeines Zauberers, was ich hinter den Kacheln eines Klos entdecke, sondern es ist ein ganz einfacher, stinknormaler Zettel oder es sind die Bäume neben der Bank, auf die ich mich setze, wenn ich mein Mittagessen zu mir nehme und die ich jeden Tag sehe. Und das ist das Interessante, finde ich, auch an dem Satz von Wenders, dass er eigentlich einen utopischen Film machen wollte. Diese Utopie der Weisheit erscheint uns als Utopie. Und was er in dem Film sagt, ist, nein, das ist ganz realistisch. Du kannst ganz real solche Erfahrungen machen, wenn du es verstehst, wie man das macht, sagt er nicht in dem Film, Klammer zu, wirklich im Augenblick zu leben und die Vernetztheit aller Dinge, also die Verbundenheit aller Dinge, tatsächlich in deinem Leben zu realisieren. Wenn du das realisierst, ist jeder Tag ein guter Tag. Das ist ein gutes Schlusswort. Vielen Dank, Gerd Skobel. Ich danke Ihnen.